Wie wär's mit diesem Bild? Elisabeth als Mutter mit Rudolf, ihrem Sohn, hä? Oder hier, ist das nicht nett? Die Kaisers feiern Weihnacht im festlichen Salon. Auf diesem Glas sehen Sie das Hohepaar in Liebe zugeneigt. Prost, einen Teller hab ich auch, der Elisabeth beim Beten in der Hofkapelle zeigt. Nehmt ein hübsches Souvenir mit aus der kaiserlichen Welt. Alles innig, lieb und sinnig, so wie es euch gefällt. Zieht nicht das Gesicht, tut bloß nicht so, als wärt ihr an der Wahrheit interessiert. Die Wahrheit ist geschenkt, aber keiner will sie haben, weil sie doch nur deprimiert. Hey, Elisabeth ist in, man spricht von ihr seit über 100 Jahren. Doch, wer sie wirklich war, das werdet ihr aus keinem Buch und keinem Film erfahren. Was ließ sie die Vergötzung? Was ließ sie noch der Neid? Was blieb von ihrem Leben als Bodensatz der Zeit? Kitsch! Kitsch! Ich will euch was verraten, eure Sissi war in Wirklichkeit ein mieser Egoist. Sie kämpft um den Sohn, um Sophie zu beweisen, dass sie die Stärkere ist. Doch dann schubst sie ihn ab, ihr kam Teller auf an, bist du befreien. Sie lebte von der Monarchie und richtete sich in der Schweiz ein Nummernkonto ein. Man hört nur, was man hören will, und bleibt noch etwas Zeit von Schönheit und von Scheiße, von Traum und Wirklichkeit.